Yeah. Du kannst Lasi ein Eis kaufen. Yo, yo. Es geht raus an alle meine Lutscher. Ihr könnt an meinem Lutschen und ich lutsche an eurem, ist mir scheißiger. Ein Eis kaufen. Yeah. Pinocchio-Becher und ein Schlumpfeis. Ich mag Schoko, Banane oder Stracciatella. Becher ist okay, doch ich find Waffel besser. Krasse Rapper machen auf Gangster mit Taschenmesser. Ich sitz mit Eis auf der Bank, find das um Klassen besser. Mir ist egal, in welchem Ghetto du dich rumtreibst. Ich ess ein Schlumpfeis, schmier mir Sahne ins Gesicht. Bei der Mädel ist von etwas ganz anderem der Mund weiß. Wie kann ein Pfund Eis pro Tag nicht gesund sein? Sie schaufel mir die Kugeln in den Mund rein. Mann, du denkst mit der Faust, aber mit Kopf ist besser. Junge, setz dich in Kaffee mit nem Pinocchio-Becher. Niemand will noch so ein Stresser, der ungeil rumschreit und droht mit Messer. Kehrt jetzt Vernunft ein, Digga, hol dir ein Eis. Kann auch Bum-Bum sein, wenn du unbedingt meinst, hol dir ein Eis. Du kannst Lasi ein Eis kaufen. Richtig. Du kannst Lasi ein Eis kaufen. Stracciatella. Du kannst Lasi ein Eis kaufen. Richtig. Du kannst Lasi ein Eis kaufen. Lutsch mein Eis.